erlaubt, meine gnädige Herrschaft. Unser Herr Wirt, nur vollends herein. Ich komme, gnädiges Fräulein, Ihnen einen untertänigen guten Morgen zu wünschen. Und auch Ihr, mein schönes Kind. Ein höflicher Mann. Wir bedanken uns und wünschen ihm auch einen guten Morgen. Darf ich mich unterstehen zu fragen, wie Ihre Gnaden die erste Nacht unter meinem schlechten Dache geruht? Das Dach ist so schlecht nicht, Herr Wirt, aber die Betten hätten können besser sein. Was höre ich? Nicht wohl geruht? Vielleicht hast du gar zu große Ermüdung von der Reise. Das kann sein. Gewiss, gewiss. Denn sonst, indes sollte etwas nicht vollkommen nach Ihrer Gnaden Bequemlichkeit gewesen sein, zu geruhen, Ihrer Gnaden nur zu befehlen. Gut, Herr Wirt, gut. Wir sind auch nicht blöde und am wenigsten muss man im Gasthof blöde sein. Wir wollen schon sagen, wie wir es gerne hätten. Hier nächst komme ich zugleich. Nun? Ohne Zweifel kennen Ihre Gnaden schon die weisen Verordnungen unserer Polizei? Nicht im geringsten, Herr Wirt. Wir Wirte sind angewiesen, keinen Fremden, wes Standes und Geschlechts er auch sei, 24 Stunden zu behausen, ohne seinen Namen, Heimat, Charakter, hiesige Geschäfte, vermutliche Dauer des Aufenthalts und so weiter, gehörigen Orts schriftlich einzureichen. Sehr wohl. Ihre Gnaden werden also sich gefallen lassen. Sehr gern. Ich heiße... Einen Augenblick Geduld. Dato, den 22. August AC, all hier zum Könige von Spanien angelangt. Nun, Ihre Namen, gnädiges Fräulein? Das Fräulein von Barnhelm. Von Barnhelm. Kommend. Woher, gnädiges Fräulein? Von meinen Gütern aus Sachsen. Gütern aus Sachsen. Aus Sachsen. Aus Sachsen, gnädiges Fräulein. Aus Sachsen. Nun, warum nicht? Es ist doch wohl hierzulande keine Sünde, aus Sachsen zu sein. Eine Sünde, behüte. Das wäre hier eine ganz neue Sünde. Aus Sachsen also. Aus Sachsen. Das liebe Sachsen. Aber wo berichtet es gewesen, von Sachsen ist nicht klein und hat mehrere, wie soll ich es nennen, Distrikte, Provinzen. Unsere Polizei ist sehr exakt, gnädiges Fräulein. Ich verstehe. Von meinen Gütern aus Thüringen also. Aus Thüringen. Ja, das ist besser, gnädiges Fräulein. Das ist genauer. Das Fräulein von Barnhelm kommen von ihren Gütern aus Thüringen. Nebst einer Kammerfrau und zwei Bedienten. Einer Kammerfrau? Das soll ich wohl sein. Ja, mein schönes Kind. Nun, Herr Wirt, so setzen Sie anstatt Kammerfrau Kammerjungfer. Ich höre, die Polizei ist sehr exakt. Es möchte ein Missverständnis geben, welches mir bei meinem Aufgebot einmal Händel machen könnte. Denn ich bin wirklich noch Jungfer und heiße Franziska. Mit dem Geschlechtsnamen Willig. Franziska Willig. Hm. Ich bin auch aus Thüringen. Mein Vater war Müller auf einem von den Gütern des gnädigen Fräuleins. Es heißt Klein Ramsdorf. Die Mühle hat jetzt mein Bruder. Ich kam sehr jung auf den Hof und ward mit dem gnädigen Fräulein erzogen. Wir sind von einem Alter, künftige Lichtmess, 21 Jahre. Ich habe alles gelernt, was das gnädige Fräulein gelernt hat. Es soll mir lieb sein, wenn mich die Polizei recht kennt. Gut, mein schönes Kind, das will ich mir auf weitere Nachfrage merken. Aber nunmehr, gnädiges Fräulein, Ihre Verrichtungen all hier? Meine Verrichtungen? Suchen Ihre Gnaden etwas bei des Königs Majestät? Oh nein. Oder bei unseren hohen Justizkollegis? Auch nicht. Oder? Nein, nein. Ich bin lediglich in meinen eigenen Angelegenheiten hier. Ganz wohl, gnädiges Fräulein. Aber wie nennen sich diese eigenen Angelegenheiten? Sie nennen sich Franziska. Ich glaube, wir werden vernommen. So, hören Sie nur, Herr Wirt. Aber dass es ja unter uns und der Polizei bleibt. Wir kommen dem König einen Offizier wegzukapern. Wie? Was? Mein Kind, mein Kind? Oder uns von dem Offizier kapern zu lassen. Beides ist eins. Franziska, bist du toll. Herr Wirt, die Nasebeise hat sie zum Besten. Ich will nicht hoffen. Zwar mit meiner Wenigkeit kann sie scherzen, so viel wie sie will. Nur mit einer hohen Polizei? Wissen Sie was, Herr Wirt? Ich dächte, Sie ließen die ganze Schreiberei bis auf die Ankunft meines Oheims. Ich habe Ihnen schon gestern gesagt, warum er nicht mit mir zugleich angekommen. Er verunglückte 2 Meilen von hier mit seinem Wagen und wollte durchaus nicht, dass mich dieser Zufall eine Nacht mehr kosten sollte. Nun ja, gnädiges Fräulein. So voll wir ihn erwarten. Er wird auf Ihre Fragen besser antworten können. Und die Zimmer für ihn sind doch in Bereitschaft, Herr Wirt. Völlig, gnädiges Fräulein, völlig. Bis auf das eine. Aus dem Sie vielleicht auch noch erst einen ehrlichen Mann vertreiben müssen. Die Kammerjungfern aus Sachsen sind wohl sehr mitleidig, gnädiges Fräulein. Doch, Herr Wirt, das haben Sie nicht gut gemacht. Lieber hätten Sie uns nicht einnehmen sollen. Wieso, gnädiges Fräulein, wieso? Ich höre, dass der Offizier, welcher durch uns verdrängt worden... Ja, nur ein abgedankter Offizier ist, gnädiges Fräulein, mit dem es zu Ende geht. Der König kann nicht alle verdienten Männer kennen. Oh, gewiss, er kennt sie. Er kennt sie alle. So kann er sie nicht alle belohnen. Sie wären alle belohnt, wenn sie danach gelebt hätten. Aber so lebten die Herren während des Krieges, als ob ewig Krieg bleiben würde. Als ob das Dein und Mein ewig aufgehoben sein würde. Jetzt liegen alle Wirtshäuser und Gasthöfe von Ihnen voll. Und ein Wirt hat sich wohl mit Ihnen in Acht zu nehmen. Ich bin mit diesem noch so ziemlich weggekommen. Hat er gleich kein Geld mehr, so hat er doch noch Geldes wert. Apropos, gnädiges Fräulein, Sie verstehen sich doch auf Juwelen. Nicht sonderlich. Ich muss Ihnen einen Ring zeigen, einen kostbaren Ring. Zwar, gnädiges Fräulein, haben da auch... einen sehr schönen am Finger. Und je mehr ich ihn betrachte, je mehr muss ich mich wundern, dass er dem meinigen so ähnlich ist. Oh, sehen Sie doch. Sehen Sie doch. Welch ein Feuer. Der mittelste Brillant wiegt über 5 Karat. Was sehe ich? Dieser Ring? Ist seine 1500 Taler unter Brüdern wert. Franziska, sieh doch. Ich habe mich auch nicht einen Augenblick bedacht, 80 Pistolen darauf zu leihen. Erkennst du ihn nicht, Franziska? Der Nämliche. Herr Wirt, wo haben Sie diesen Ring her? Nun, mein Kind, sie hat doch wohl kein Recht daran. Wir? Kein Recht an diesem Ring? Inwärts auf dem Kasten muss des Fräuleins Name stehen. Er ist's. Er ist's. Wie kommen Sie zu diesem Ring, Herr Wirt? Ich? Auf die ehrlichste Weise von der Welt. Was weiß ich, wo sich der Ring eigentlich herschreibt? Krieg war Krieg. Es werden mehr Ringe aus Sachsen über die Grenze gegangen sein. Geben Sie mir ihn wieder, gnädiges Fräulein. Geben Sie mir ihn wieder. Erst geantwortet, von wem haben Sie ihn? Von einem Manne, dem ich sowas nicht zutrauen kann. Von einem sonst guten Manne. Von dem besten Manne unter der Sonne, wenn Sie ihn von seinem Eigentümer haben. Geschwind, bringen Sie mir den Mann. Er ist es selbst, oder wenigstens muss er ihn kennen. Wer denn? Wen denn, gnädiges Fräulein? Hören Sie denn nicht? Unser Major! Major? Recht? Er ist Major, der dieses Zimmer vor Ihnen bewohnt hat und von dem ich ihn habe. Major von Tellheim? Von Tellheim. Ja. Kennen Sie ihn? Ob ich ihn kenne? Er ist hier. Tellheim ist hier. Mhm. Er hat in diesem Zimmer gewohnt. Mhm. Er hat Ihnen diesen Ring versetzt. Ja. Wie kommt der Mann in dieser Verlegenheit? Wo ist er? Er ist Ihnen schuldig. Franziska, die Schatulle hier, schließ auf! Was ist er Ihnen schuldig? Wem ist er mehr schuldig? Bringen Sie mir alle seine Schuldner! Hier ist Geld, hier sind Wechsel, alles ist Zahn! Was höre ich? Wo ist er? Wo ist er? Noch vor einer Stunde war er hier. Hässlicher Mann! Wie konnten Sie gegen ihn so unfreundlich, so hart, so grausam sein? Ihre Gnaden verzeihen. Geschwind, schaffen Sie mir ihn zur Stelle! Sein Bedienter ist vielleicht noch hier. Wollen Ihre Gnaden, dass er ihn aufsuchen soll? Ob ich will. Eilen Sie, laufen Sie! Fix, Herr Wirt, hurtig, fort, fort! Ja.